Ja, vielen herzlichen Dank für die nette Ankündigung. Jetzt warte ich noch mal, bis sich das etwas setzt, ruhigt, legt. Ja, der heutige Vortrag ist aus einem negativen Nachmittag hervorgegangen, den wir im Sommer diesen Jahres in der Hamburger Studienbibliothek gemacht haben. Der negative Nachmittag ist unser Jour fix und da hatten wir eben dieses Thema schon mal diskutiert. Und der Anlass war eigentlich so ein bisschen das Klatsch- und Tratschbedürfnis von kritischen Theoretikern. Manche lesen Gala, manche lesen eben so Adorno-Horkheimer-Briefwechsel und finden da einiges. Zum Beispiel eben den auch in der Ankündigung zitierten Passus über Fromm. Adorno hatte ja nach 1933, als so die Zeit, das Institut und die Zeitschrift ins Exil gegangen sind, ohne ihm Bescheid zu sagen, erstmal so eine etwas schwierige Phase und hat dann aber beschlossen, nein, er steigt jetzt doch so richtig ein und hat dann angefangen, Horkheimer halt zu schreiben, warum eigentlich alle anderen Leute, die in der Zeitschrift für Sozialforschung schreiben, außer Horkheimer selbst, Idioten sind. Und das ist insgesamt sehr unterhaltsam zu lesen. Und ich zitiere einfach nochmal den Gesamtpassus über Fromm. Gar nicht gefallen hat mir diesmal Fromm. Er hat mich in die paradoxe Situation gebracht, Freud zu verteidigen. Sentimental und falsch unmittelbar, eine Mischung von Sozialdemokratie und Anarchismus, vor allem ein empfindlicher Mangel an dialektischem Begriff. Er macht es sich mit dem Begriff der Autorität viel zu leicht, ohne den ja schließlich weder Lenins Avantgarde noch die Diktatur zu denken ist. Ich würde ihm dringend raten, Lenin zu lesen. Tja, und was Adorno dringend rät, das sollte man ja auch tun. Und daraus ist dann eben dieser Vortrag entstanden. Man kann mit Stellen wie diesen, es gibt wie gesagt eben noch ein paar mehr, alle natürlich in nicht publizierten Sachen von Adorno, sondern eben in Briefen, Notizen, Gesprächsprotokollen und so weiter. Man kann damit umgehen wie Micha Brumlik, der aus irgendwelchen Gründen über diesen negativen Nachmittag erfahren hatte und gleich eine kleine Kolumne für die Taz darüber geschrieben hat mit dem Tenor, naja, dass es halt immer noch so linksradikale Idioten gibt, die Adorno politisch lesen wollen und die dann mit so Lenin-Stellen kommen und mein Gott, aber der Mann hat was über Lenin geschrieben, das weiß man, aber der hat ja auch über Negerjazz geschrieben, den kann man politisch doch eh nicht ernst nehmen. Das ist aber auch kein Problem, weil so sind Philosophen nun mal, die kann man politisch nicht ernst nehmen, aber die Philosophie ist natürlich trotzdem hervorragend. Ein kleines Moment davon, dass das, sagen wir mal, etwas exterritorial bei Adorno steht, stimmt ja auch. Aber man kann sich eben auch anschauen, denke ich, wie hat denn eigentlich Adorno Lenin gelesen und wie kommt es, dass jemand, die normalerweise gerade ja Leute rezipieren, die so gar nichts mit Marxismus-Leninismus zu tun haben wollen, selber eben diesen emphatischen Bezug auf Lenin haben. Das vielleicht bemerkenswerteste und deutlichste Dokument in der Hinsicht ist ein kleiner Text, der aus dem Nachlass publiziert wurde zum 100. Geburtstag von Adorno in dem Band Adorno, eine Bildmonographie, vom Theodor W. Adorno Archiv zum 100. Geburtstag herausgegeben. Weil der Text relativ unbekannt und relativ kurz ist, möchte ich ihn einfach einmal komplett vorlesen, weil da verschiedene Motive, die das vielleicht deutlicher machen, drin vorkommen. Der Text heißt Der Hebelpunkt und geht so. Von Lenin lernen. Sollte das wirklich nicht mehr heißen, als den Ton der illegalen Arbeit übernehmen? Also genau, der Text ist original von 1935, Entschuldigung, sonst wird das unklar. Also von Lenin lernen. Sollte das wirklich nicht mehr heißen, als Methoden der illegalen Arbeit übernehmen, die dem russischen Polizeistaat angemessen waren, nicht aber einer Diktatur, deren Herrschgewalt umso genauer zuschlüge, je besser sie die Massen zu täuschen vermag. Gestützt zwar nicht auf Demokratie, aber auf ein Volk williger Knechte, Denunzianten und Zutreiber. Man sollte lieber, Anstatt die besten Arbeiter der Verteilung von Flugzetteln zu opfern, in denen die gleichen revolutionären Fortschritte zu lesen sind, die durch die Festnahme der Agitatoren sogleich verhindert werden, man sollte lieber Lenins Verhalten zur Kerensky-Revolution studieren. Seine Fähigkeit, den gesellschaftlichen Hebelpunkt zu entdecken und zu nutzen, mit minimaler Kraft die unermessliche Last des Staates zu heben. Denn mit der zaristischen Staatsgewalt es aufzunehmen, war das Proletariat zu schwach. Das vermochte bloß das Bürgertum, indem es hastig die Ernte seines revolutionären Jahrhunderts einbrachte. Aber dies verspätete Bürgertum war wie die Bürger der anderen Länder notwendig dem Krieg verschworen und konnte darum im unterliegenden Staat die Massenbasis nicht bewahren. War dann numerisch zu dünn, um den Raum der Herrschaft auszufüllen und ideologisch zu gespalten, um ihn zu gestalten. So musste es den Stoß weichen, der im Namen des Friedens geschah. In die Verkettung all dieser muss willentlich einzugreifen, war Lenins Teil. Nie hätte er die Autokratie schlagen können, wohl aber die Demokratie der Brusilow-Offensive. Dass er das vorweg erkannte und durch Planung die blinde Gewalt zu meistern vermochte, wie List im Märchen das Ungetüm, das macht den unvergänglichen dialektischen Augenblick seiner Tat aus, Anfang und Urbild jeder echten kommunistischen von Staat und Revolution. Das Schicksal der deutschen Arbeiterklasse, vielleicht das der Menschheit, wird davon abhängen, ob sie einen solchen Punkt zu finden vermag. Ja, ob er nur noch zu finden ist im faschistischen System. Es gibt keine andere Hoffnung, dass der Krieg vermieden werde, als diese. Die aber als sicheres Ende des Krieges den Kommunismus prophezeien und darum den Dingen ihren Lauf lassen, sollten wohl bedenken, dass keiner weiß, und am letzten die Generale, was an Produktionskräften und Produktionsmitteln der Krieg dann übrig wird lassen, die danach beginnen, die Welt einzurichten. Also wie gesagt, eine private Notiz, also eine kleine Konvolut sehr politischer Notizen, die er halt im Exil geschrieben hat, also ungefähr kurz nach der Zeit, als er nach England gegangen ist. Und es ist auch, glaube ich, einerseits dieser Text sehr deutlich durch die biografische Situation vermittelt. Kritische Theorie ist ja gerade in den Dokumenten mancher ihrer Protagonisten sehr deutlich ausgewiesen als ein bestimmter theoretischer Nachhall auf die Oktoberrevolution und auch die Deutsche Räterepublik. Von Löwenthal gibt es das ja, wir waren immer für die Sowjetunion. So ein Hedel sagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass eben sein ganzes Denken eigentlich immer ein Versuch ist, sozusagen die Räterepublik theoretisch einzufangen, und Marcuse war ja selber im Soldaten- und Arbeiterrat. Bei Adorno ist das ein bisschen anders, einfach schon jahrgangstechnisch, weil er 1919 ja noch relativ jung war, 15 glaube ich. Zwar schon früher auf gewisse Art und Weise angefixt, aber offensichtlich genau diesen revolutionären Background sich jetzt in dieser Situation des Exils vom Nationalsozialismus ein- und nachholt. Das ist einerseits eben tatsächlich, glaube ich, dadurch vermittelt, dass es Adorno, wie er selber sagte, ja unglaublich schwer fiel, Deutschland zu verlassen, also zu emigrieren. Er hat ja sehr lange damit gezögert. Und man sieht, es gibt einen Brief von 1934 an Leo Löwenthal, wo er schreibt, dass eigentlich jeden Moment die Revolution losbrechen muss. Das Proletariat kann eigentlich gar nicht mehr warten. Es kann sich nur noch um Wochen oder Tage handeln, da sei er sich ganz sicher, was sehr offensichtlich eben genau dieses Wunschbild ist. Es gibt doch keinen Grund zu gehen, das ist ganz schnell wieder vorbei. Und andererseits glaube ich auch noch einen tieferen Grund hat als den. Und zwar einfach, relativ einfach, kritische Theorie braucht sozusagen einen Moment von realer Macht, einen Moment zumindest von Antizipation dessen, dass was anderes möglich wäre, um zu zeigen, dass sie es, wie Horkheimer immer sehr schön lapidar sagt, dass sie es böse meint oder dass sie es so böse meint, wie es auch geschrieben ist. Dass es ihr also anders gesagt ernst ist und nicht einfach eine dahingeschriebene Spökenkickerei. Genau deswegen weil kritisches Denken, dieses Moment von dem, es könnte auch etwas anderes sein, dass es nicht wild an den Haaren herbeigezogen so immer braucht, also tatsächlich ein Moment von zumindest antizipierbarer Macht, wird gleichzeitig dieser Bezug so schnell wahnhaft, wenn er nicht reflektiert wird. Wenn zum Beispiel sich vorgestellt wird heute, dass die Antideutschen die seien, die Israel beschützen und nicht etwa Israel den Antideutschen die Möglichkeit bietet, überhaupt kritisch zu denken. Zwei zentrale Motive, glaube ich, kann man in dem eben verlesenen Text über den Hebelpunkt ausmachen, die begründen, was Adorno eigentlich von Lenin wollte. Einerseits eben das, was er bezeichnet mit in die Verkettung all dieses Muss willentlich einzugreifen, war Lenins Teil. Das heißt, das mythische, sozusagen zwanghaft ablaufende geschichtliche Geschehen lesbar machen, als Geschichte überhaupt begreiflich machen, weil es eine Perspektive konstituiert, aus der diese Geschichte überhaupt Geschichte wird, also Sinn ergibt und nicht einfach eine Verkettung von Determinationen, die halt so vor sich hinrattern. Andererseits, und das ist eben in dieser Schlusspassage zu finden, den Gedanken des Kairos, also des erfüllten Augenblicks. Und wenn ich aus meiner Lenin-Lektüre sagen würde, was ich tatsächlich beeindruckend fand, dann sind das nicht die klassischen Texte, was tun oder Staat und Revolution, sondern wirklich die Briefe, Eingaben an Zentralkomitee, Proklamationen und so in den 1 bis 2 Monaten vor der Oktoberrevolution, wo er wirklich den anderen Leuten einhämmert, dass die Situation zum Aufstand ergriffen werden muss, dass es ein Jetzt oder Nie ist und dass Aufstand eine Kunst ist. Das heißt eben tatsächlich ein einmaliges, nicht aus Regeln ableitbares Geschehen, was aber gerade deswegen, weil es eben dieses Moment von Einmaligkeit, diesen Kunstwerkcharakter hat, eben deswegen auch verfehlt werden kann und nicht beliebig wiederholbar ist. Wird also dieser Moment verfehlt, konstituiert sich eben Geschichte nicht als geschichtlicher Fortschritt, sondern als Katastrophe des immer so weiter. Oder genau das, was es bei Adorno dann auch heißt, am Anfang in der negativen Dialektik, weil die Verwirklichung der Philosophie versäumt ward, schleppt sie sich halt fort bis eben in die negative Dialektik hinein. Das zeigt bereits an, dass es neben vielen ziemlich schlechten Gründen, die Imperialismustheorie, die Monopolkapitaltheorie und so weiter, die ja ihren zum Teil relativ verheerenden, Auswirkungen in Pollocks ökonomischen Analysen gefunden hat, dass es also neben den sehr vielen schlechten Gründen auch durchaus vielleicht auch einige gute Gründe gibt, Lenin zu rezipieren. Es gibt, und auch darauf bin ich in der Vorbereitung gestoßen, nochmal einen kleinen, aber sehr schönen Text von Michael Koltan, der, glaube ich, sogar mal in der Bahamas erschienen ist. Da heißt Lenin hat eine Depression, wo es darum geht, warum mit Lenin eigentlich der Hegel-Marxismus des 20. Jahrhunderts beginnt, oder der sich die Frage stellt, warum Lenin 1914 beim Ausbruch des Weltkriegs plötzlich angefangen hat, Hegel zu lesen. Und Koltan erklärt, für mich sehr einleuchtend, dass es genau damit zu tun hat, mit diesem unglaublichen Erschrecken über das Versagen der Sozialdemokratie zum Kriegsbeginn, und zwar eben dann im Versuch, eine andere Form von Geschichte zu denken als diese evolutionäre Vorstellung, die damals die gesamte Zweite Internationale hatte in den verschiedenen Arten und Weisen, sei es die reformistische Version des Hineinwachsens von dem Kapitalismus in Sozialismus, sei es aber auch in diesem naturwüchsigen Vertrauen darauf, dass einfach der große Kladderadatsch kommen muss, wo dann wiederum auch der Sozialismus danach kommen muss. Und dass genau diese Art von eben nicht dialektischem, sondern eben evolutionärem Geschichtsverständnis, was die Kategorie wie Bruch oder Sprung, qualitativen Sprung gar nicht mehr kennt, Lenin dazu bewogen hat, in Hegel nach eben in diesem sehr berühmten Hegel-Exzerpten nach einer anderen Konzeption von Geschichte zu suchen. Das entscheidende Moment für Adorno war vor allen Dingen noch ein anderes, wäre zumindest meine These, nämlich etwas, was Lenin schon sehr früh, nämlich in Was tun, geschrieben hat, nämlich das, was so schön die Theorie des Hereintragens des Klassenbewusstseins von außen heißt. Also nach Lenin, wie gesagt, das passt auch so ein bisschen zu dem, was ich eben gesagt habe, naturwüchsig, sagt Lenin ja in Was tun, bringt die Arbeiterklasse nur trade-unionistisches Bewusstsein hervor, das heißt, das, was versucht, kleine Verbesserungen im Arbeitsleben zu erkämpfen, während hingegen dann die Partei dafür sorgen muss, als eine eben nicht einfach nur Repräsentantin der Arbeiterklasse, sondern als Vorhut und Avantgarde des Proletariats, den Angriff aufs Ganze als theoretischen Gedanken dort hineinzutragen. Sehr deutlich, dass das eigentlich ein bestimmendes Moment für Adorno war, findet sich das in einem anderen ziemlich bemerkenswerten und, glaube ich, nicht sehr bekannten Text wieder, den man in den Horkheimer Schriften im Band 19 findet, Nachträge, Verzeichnis und Register, nämlich eine Diskussion über Theorie und Praxis zwischen Adorno und Horkheimer aus dem Jahr 1956. In dieser Diskussion geht es eigentlich die ganze Zeit darum, was machen wir, wenn unser gesamtes Denken politisch ist und doch gleichzeitig politisch nichts mehr geht? Oder, wie Horkheimer es sagt, was machen wir ohne Partei? Und da versuchen sie so verschiedene Sachen und kommen auch, Adorno sagt dann halt, naja, Marx hat das Kommunistische Manifest ja auch geschrieben, als es noch keine Partei gab, können wir das nicht wieder machen, aber natürlich ein streng leninistisches Manifest. Und sehr zum Schluss gibt es nochmal eine Passage, die ich sehr sprechend finde, wo Adorno nämlich sagt, Marx war zu harmlos. Er hat sich wahrscheinlich naiv vorgestellt, dass die Menschen im Grunde wesentlich identisch sind und bleiben. Dass es dann gut wird, wenn man nur die schlechte zweite Natur von ihnen nimmt. Er hat sich nicht um die Subjektivität gekümmert. Er wollte das so genau nicht wissen. Dass die Menschen bis ins Innerste Produkte der Gesellschaft sind, würde er als eine Milieutheorie abgelehnt haben. Das hat erst Lenin zum ersten Mal ausgesprochen. Nun ist das Lustige natürlich daran, dass Marx sehr wohl genau das thematisiert hat, die Depravation des Arbeiters durch die Arbeitsbedingungen, durch die Stellung in der Klassengesellschaft, alleine schon die Bezeichnung eben als nicht nur für ausgebeutetes, sondern verächtliches Wesen, zeigt ja an, dass es da mit dem Menschsein unter diesen Bedingungen soweit her nicht ist. Während umgekehrt Lenin tatsächlich nie begründet hat, soweit ich weiß, dass wie tief die Menschen gesellschaftlich durchgeformt sind, sondern dass das Bemerkenswerte, wenn man Was tun liest, für mich zumindest eher die Tatsache war, dass dort eigentlich nirgendwo begründet wird, warum die Arbeiterklasse denn nun von sich aus nur dieses verstümmelte und verkürzte trade-unionistische Bewusstsein hervorbringt, sondern dass das einfach mal schlichtweg vorausgesetzt wird. Wenn Lenin darauf überhaupt zu sprechen kommt, dann mit einem eher lapidaren Verweis auf die Übermacht der bürgerlichen Presse und auf die Korruption der herkömmlichen Arbeiterparteien. Genauso umgekehrt, woher das privilegierte Wissen, also diese privilegierte Erkenntnisposition der Partei denn kommt, woher die Theorie, die sie hineintragen will, woraus die sich schöpft, auch das wird nicht weiter behandelt, sondern einfach vorausgesetzt und lässt sich vielleicht so zusammenfassen, es kommt daraus, dass man Marx liest, und zwar unverfälscht. Also der gesamte Inhalt von Staat und Revolution ist ja ungefähr darzustellen, dass die Sozialdemokratie eine Organisation war, ein organisierter Verrat an Marx und ein Versuch, ihn zu verstümmeln und die wichtigsten Sachen zu verstecken, was ja auch nicht falsch ist. Und Lenin kommt dann halt mit dem unverfälschten Marx und da ist dann die Theorie, die man reintragen muss. In materialistischer Hinsicht lässt das vielleicht einiges zu wünschen übrig. Aber genau durch die Betonung der Notwendigkeit von Theorie, die Adorno bei Lenin findet, dieses Gegenhandwerkelei, findet Adorno genau das, was er nun einmal ist, nämlich als Intellektueller legitimiert. Und ich glaube, das war das, was für ihn das tatsächlich wirklich Schöne und Interessante an Lenin war, diese Position des exterritorialen Theoretikers, der sozusagen nicht Teil der Arbeiterklasse sein muss, nicht irgendwie selbst zum Proletarier werden muss, um revolutionär wirken zu können. Die Leerstellen dessen, was Lenin dann so alles offen lässt, werden stillschweigend ausgefüllt. Aus genau dieser Lenin-Lektüre findet sich übrigens auch mehrfach bei Adorno, auch in diesen Texten aus dem Nachlass, eine sehr scharfe Polemik gegen die Rätekommis seiner Zeit. Und zwar genau deswegen, weil die gerade diese Art von Anbetung der Arbeiterspontanität betreiben, die er eben als vor- und antitheoretisch ablehnt und sich darin mit Lenin dann eben einig weiß. Das hervorragendste Beispiel für das, wie Adorno Lenin rezipiert, ist vielleicht die etwas bekannt gewordene Kontroverse um Walter Benjamins Aufsatz über das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Dieser Aufsatz gehört ja zu Benjamins berühmtesten, wahrscheinlich nach den Thesen zum Begriff der Geschichte, der meist genannte, meist rezipierte Text von Walter Benjamin. Wird natürlich gerne genau auf das festgelegt, was im Titel steht, nämlich eine kunsttheoretische Abhandlung. Adorno hat aber in seiner brieflichen Reaktion auf diesen Aufsatz sehr zu Recht angenommen, dass es hier um weit mehr geht, nämlich, um vielleicht dann auch einmal noch einen Mao-Satz unterzubringen, woher die richtigen Ideen der Menschen kommen. Benjamin sagt zu dieser Frage in dem Aufsatz recht orthodox, aber das auf äußerst eigenwillige Art, aus der Entwicklung der Produktivkräfte. Adorno antwortet ihm aus der Position des Künstlers, des Philosophen, des Intellektuellen oder vielleicht besser ausgedrückt aus den Widersprüchen des geistigen Überbaus. Auch hier wieder eine durchaus genau diese Marx versus Lenin, wenn man es möchte, Frontstellung. Etwas ausführlicher. Ich weiß nicht, wie bekannt dieser Aufsatz von Benjamin ist. Ich kann ihn hier natürlich längst nicht erschöpfend zusammenfassen, weil das Interessanteste auch eher dann die Schnörkel sind als die Grunddurchzieherthese. Aber so ganz kurz, damit man die Antwort von Adorno einordnen kann. Benjamin geht es, wie Adorno auch, und eben im Gegensatz zum sozialdemokratischen Konformismus um genau das, was ich eben vorhin den Sprung oder auch den genannt habe oder auch den Umschlag. Es gibt in den Notizen, die Benjamin geschrieben hat, zu diesem Aufsatz, also die dann so im Apparatteil der gesammelten Schriften dokumentiert sind, eine Stelle, die, glaube ich, am besten zusammenfasst, worum es Benjamin darum geht, wenn er sich damit beschäftigt, was bedeutet es, wenn Kunstwerke technisch reproduzierbar werden, das heißt durch Fotografie, Film, Rundfunk und so weiter, wenn sie auf technische Reproduzierbarkeit auch angelegt werden. Auch da lese ich jetzt ein Zitat einmal vor. Benjamin notiert sich also, weit unmittelbarer, als man geneigt sein könnte, es anzunehmen, greifen die Signaturen des Zeitalters, denen diese Betrachtung am Kunstwerk nachgeht, in die Politik ein. Zunächst liegt bereits auf der Hand, dass die tiefgreifenden Veränderungen in beiden Bereichen, dem ästhetischen wie dem politischen, mit jener großen Bewegung der Massen verbunden sind, in deren Verlauf diese mit einem vor dem ungekannten Nachdruck mit einer vor dem ungekannten direkt-indirekten Bewusstheit den Vordergrund der geschichtlichen Bühne einnehmen. Das findet seinen drastischen Ausdruck in zweien der wichtigsten Wendungen des Zeitalters, deren gemeinsame und unverstellte Erscheinungsform der Faschismus ist. Es handelt sich um den Niedergang der Demokratie und um die Vorbereitung des Krieges. Man könnte nun diese Behauptung, deren Beweis folgen wird, als zutreffend unterstellend die Frage erheben, wie kann im Bereich der Kunst eine heilsame Funktion von Kräften erwartet werden, die im Bereich der Politik zum Faschismus führen? Darauf hat man zu antworten, die Kunst ist nicht nur, wie die Psychoanalyse gezeigt hat, jenes besondere Bereich, in dem Konflikte des Einzeldaseins einer Erledigung zugeführt werden, sondern sie hat die gleiche Funktion auf vielleicht noch intensivere Art im gesellschaftlichen Maßstab. Es besagt daher die verheerende Kraft, die den in ihr befriedeten Tendenzen einwohnt, gegen die Kunst ebenso wenig, wie gegen sie der Wahnsinn besagt, in denen die individuellen Konflikte, die der Schöpfer in ihr befriedet hat, ihn im Leben zu stürzen vermocht hätten. Auf die Ästhetisierung des politischen Lebens, die der Faschismus heraufführt, antwortet der Kommunismus mit der Politisierung der Kunst. Der letzte Satz ist ja der sehr berühmte Schlusssatz dieses ganzen Kunstwerkaufsatzes. Also das fasst, denke ich, Benjamins Motivation sehr viel besser zusammen, als ich es könnte. Die Frage, wie kann die katastrophale Entwicklung, die geschichtliche katastrophale Entwicklung in einem bestimmten Bereich, nämlich in dem Bereich der Kunst, sagen, eine entgegengesetzte Wirkung hervorbringen, einen anderen Ausdruck finden. Und das ist interessanterweise ziemlich ähnlich zu der Frage, die sich Thomas Mann in seinem Faustus-Roman gestellt hat. Konkret geht es eben bei Benjamin, wie schon angedeutet, um das Verhältnis von Technik und Massen. Das heißt, einerseits deren Konstitution durch, also jetzt wiederum in der ästhetischen Sphäre, durch technische Reproduktion, indem die eben auf Massen braucht, damit sie überhaupt rentabel ist, und andererseits deren Anspruch auf technische Reproduzierbarkeit der Kunst, weil eben die einmaligen Kunstwerke, die an ihren Ort gebundenen, eben immer nur wenigen vorbehalten sind, immer nur Individuen und nicht den Massen. Und damit, daran stellt Benjamin dann eben die Frage, ob die Massen in dieser Form der Ästhetik zu ihrem Ausdruck finden oder zu ihrem Recht. Das ist so die berühmte Schlussalternative, die er stellt. Ihren Ausdruck finden heißt eben dann genau, wie es im Faschismus passiert. Sie betrachten sich technisch reproduziert selber, schauen sich sozusagen im Spiegel als Massen an, genießen sich als Massen und genießen am Ende den Krieg als großes technisches Spektakel. Oder sie kommen eben zu ihrem Recht, und das hieße Lockerung ihrer selbst als Masse, indem sie eben nicht mehr durch äußeren Druck zusammengehalten werden, sondern durch die Solidarität von Individuen. Um sozusagen das denkmöglich zu machen, entwirft Benjamin eben immer ganz viele Gegensatzpaare, die er durchspielt, zwischen der klassischen bürgerlichen autonomen Kunst und der technisch reproduzierten Massenkunst, also Film, Fotografie, Rundfunk, die dann eben heißen Kultwert versus Ausstellungswert, Ritual versus Politik, Schein versus Spiel, Kontemplation versus Zerstreuung. Oder anders ausgedrückt, er sucht nach einer Möglichkeit, wie das, was er als Verlust der Aura diagnostiziert, also die Unterminierung der Autorität des Werkes, das eben nicht mehr als einmaliges Versenkung fordern kann, sondern eben als beliebig vervielfältigbares allen zur Verfügung steht, wie also dieser Verlust von Aura eben etwas Befreiendes sein könnten. Vielleicht könnte man als Motiv von dem, was Benjamin macht, am ehesten ein Motto von Brecht rübersetzen: lieber das schlechte Neue als das gute Alte. Was Benjamin da macht, sind eben stets extrem ambivalente Konstruktionen der Sache nach notwendig, also über die Tests, die technische Reproduzierbarkeit den Massen aufherrscht, die Schocks, durch die eben der Film sie überwältigt, die Anpassung an die Maschinerie, zu der die Zuschauer gezwungen sind, aber eben auch das Standhalten, was sie dem gegenüber einüben können. Und es gibt eine Stelle, wo er eben sagt, dass genau diese Art von Tests, denen die Massen im Arbeitsprozess ständig unterworfen werden, in der Freizeit dann im Kino nochmal erlebt werden, aber mit dem Schauspieler als Stellvertreter dieser Massen, der den Test besteht und damit sozusagen im Angesicht der Maschinerie sich nicht unterkriegen lässt. Adorno verweist natürlich genau in seiner Antwort auf diese extreme Ambivalenz, auf diese Apologie, auf diese apologetische Verwendung von Begriffen wie Test und Schock und Überwältigung, also die von Benjamin eben sehr bewusst vollzogene Rettung der Verdinglichung. Und er behält darin eigentlich stets empirisch recht. Das, was Benjamin sich erhofft, gerade die Abführung von, wie es auch eben im Zitat war, die psychoanalytische Abführung von bestimmten Triebenergien, die sich aufgestaut haben, zum Beispiel im Gelächter, im Kinosaal, ist meistens ja nun wirklich schlecht und ganz und gar nicht befreiend. Er verfehlt nur, denke ich, und das kann man dann in der Diskussion vielleicht nochmal genauer sehen, er verfehlt eben genau diese Konstruktion, die Benjamin macht, nämlich wenn Adorno Benjamin vorwirft, sie machen sich damit etwas gemein, was doch nicht ihrs ist. Dass sie können doch nicht wirklich irgendwie so etwas wie Test und Schock wirklich als Befreien feiern. Das ist doch alles von Angst getragen, das ist doch beschwörerisch. Dann hat er damit recht, aber das würde Benjamin eben gar nicht leugnen, weil es eben Benjamin genau um diese Frage geht, wie man aus dem Verzweifelten vielleicht doch noch ein Funken des anderen schlagen kann oder eben um ein tatsächlich apokalyptisches Szenario, wie die totale Katastrophe vielleicht noch in eine Umwendung der Weltgeschichte folgen kann. Was Adorno allerdings tatsächlich meines Erachtens hier richtig bemerkt, ist nicht nur die Gewalt, die Walter Benjamin sich antun muss, ausgerechnet eben der eigentliche Superbürger Benjamin, der in der Aura von Kunstwerken aufgewachsen ist und dort immer eben seine größten und besten Texte geschrieben hat. Also die Gewalt, die Benjamin sich antun muss, um das autonome, das bürgerliche Kunstwerk als Schein, Kult und so weiter zu verwerfen und stattdessen dessen Operationalisierbarkeit zu verlangen. Er spürt eben auch das Moment des Unwahren, nämlich den Verzicht auf eine spezifisch intellektuelle Reaktionsweise auf die technisch reproduzierten Kunstwerke, die Benjamin nahelegt, wenn es ihm gerade um so etwas geht wie Rettung der Verdinglichung, sich aussetzen dem Schock, standhalten den Tests, dann ist darin für eine genuin theoretische Herangehensweise, die also ja Distanz voraussetzt, relativ wenig Platz. Das ist ja von Benjamin auch eben genauso gewollt, um sozusagen die Möglichkeit vorzustellen, dass es wirklich ein nicht nur vereinzelt, sondern eben massenhaften Sprung in der Erkenntnis gibt. Das heißt, das spezifisch Unwahre ist die Vorstellung, einfach so auf sein intellektuellen Dasein verzichten können und sozusagen unmittelbar die Entfremdungserfahrung der Masse zu teilen. Und auf die Herausforderung, Benjamins Versuch eben ein anderes Verhältnis zum Proletariat einzunehmen, als das, wie er es selber nennt, das des intellektuellen Mäzens, der sozusagen großzügig mit Theorie die Leute unterfüttert, reagiert Adorno eben mit der emphatischen Proklamation von genau dem Bündnis von intellektuellen Arbeitern, wie er es bei Lenin vorgebildet findet. Ich lese einfach mal zwei Zitate vor. Er wirft Benjamin ihm vor, dass er dem Proletariat als dem Kinosubjekt unvermittelt eine Leistung zutraut, die es nach Lenins Satz anders gar nicht zustande bringen kann, als durch die Theorie der Intellektuellen, als der dialektischen Subjekte, die der von ihnen in die Hölle verwiesenen Sphäre der Kunstwerke zugehören. Für später geht es dann noch um Benjamins Anarchismus. nämlich die Tatsache, dass er anarchistisch im blinden Vertrauen auf die Selbstmächtigkeit des Proletariats im geschichtlichen Vorgang hofft, des Proletariats, das doch selber bürgerlich produziert ist. Das Problem, was sich an dieser Stelle wiederum für Adorno natürlich auftun muss, ist, wie er dieses Erkenntnisprivileg des Intellektuellen begründen kann. Und zwar eben nicht einfach bloß durchs Privileg, ein Intellektueller zu sein. Das heißt anders, wie ist die Gefahr zu vermeiden, sich als über den Klassen schwebender Geistiger im Sinne Kurt Hillers zu stilisieren, etwas, was Adorno eben kurz in seinem Brief verwirft. Also ich gerate natürlich sicherlich nicht in den Verdacht, so etwas hier wie diese Position Kurt Hillers, dass die Intellektuellen das eigentliche revolutionäre Subjekt seien, zu geraten. Aber wie anders soll diese Position begründet werden, denn als das von Natur aus Erkenntnis haben, wie sagen wir mal, das klassische Fall in der heutigen radikalen Linken wäre so die marxistische Gruppe oder Gegenstandpunkt, die einfach voraussetzungslos und ganz souverän über taugliche Argumente verfügt, die es dem Proletariat einzuleuchten gilt. Und das ist natürlich nicht eben das, wie Adorno seine Erkenntnisposition begründen kann. Adorno versucht es wiederum selber materialistisch zu begründen, indem er seinerseits auf Technik rekurriert. Aber eben in einem etwas übertrageneren Sinne als Benjamin, nämlich tatsächlich als die Technik des Kunstwerks. Genaue technische Durchbildung, sagt Adorno, das heißt technische Durchbildung im Gegensatz zu Inspirationsgeschwalle und ähnlichem irrationalistischen, das heißt genau die Erfüllung dessen, was das bürgerliche, autonome Kunstwerk von sich aus technisch verlangt, entwinde es gerade der Bourgeoisie, und eröffne die Perspektive des anderen, das heißt eben der Freiheit. Und das ist ein Motiv, was man, glaube ich, in Text, also was man immer schon so ein bisschen bei Adorno angelegt findet, aber was sich gerade eben in dieser Zeit so um Mitte der 30er Jahre so begrifflich erstmals, glaube ich, sehr scharf ausformuliert findet. Das ist eben eine Konzeption der Selbstbegründung eben intellektueller Avantgarde, intellektueller Erkenntnisposition, der Adorno eigentlich dann weiter bis zum Schluss immer treu geblieben ist. Revolutionstheorie, könnte man sagen, ist bei Adorno immer Musikphilosophie, 12 Töne, eine Faust. Wenn man bei Adorno wirklich das Positive lesen will, dann muss man die musikphilosophischen Schriften lesen. Die sind natürlich auch kritisch, aber erlaubt sich darin eben tatsächlich die Vorstellung davon, wie etwas anders und besser werden kann, die er sich sonst nirgends erlaubt. Und der Schlüsselbegriff dabei ist eben die des musikalischen Materials, genau in diesem Sinne der Technik, des musikalischen Materials als sedimentierte Geschichte. Und die Austragung der in diesem Material gespeicherten Widersprüche, ganz ohne deklamatorischen Bezug auf Gesellschaft, eröffnet genau dadurch eben den Blick auf das Ganze, auf die Totalität und ihre Bewegung und bedeutet dann zugleich historisch, also materialistisch gesättigt, ein Bild dessen, was gesellschaftlich möglich wäre und das ist ihr genuines Urbild dann in Schönbergs zweiten Streichquartett, dem Durchbruch zur Atonalität und dem wunderschönen Satz »Ich spüre Luft von anderen Planeten« findet. Zeigt eben dann auch an, worum es sich zu kämpfen lohnt und setzt so als Kunst, als durchgebildete, ihre Widersprüche austragende Kunst die Zäsuren ins Grau um Grau. Und vielleicht konnte Adorno, der ja mit dem Satz »Es gibt kein richtiges Leben« im Falschen berühmt geworden ist in vielerlei Hinsicht, genau deswegen über Steuermann, einen wenig bekannten Komponisten, sagen, er lebte ein richtiges Leben im Falschen. Trotz dieser Kontinuität findet man, und das ist vielleicht ein findet man zugleich dennoch über die Jahre einen bestimmten, fast unmerklichen Wandel. Also diese avantgardistische Erkenntnisposition vermittelt über die Auseinandersetzung mit autonomer Kunst, vor allen Dingen mit Musik, hält sich durch. Aber wenn man das mal so gerade so ein bisschen chronologisch liest, findet man es in den frühen musikalischen Schriften bei Adorno, insbesondere wenn es um Arnold Schönberg geht, immer einen sehr heroischen Ton. Also genau dieses tatsächlich heroische Avantgarde-Subjekt, was die Musik rationalisiert eben im Sinne einer tatsächlichen vollkommenen Durchbildung, einer totalen Transparenz des Komponierten, wo eben kein Platz für Inspirations- und irrationales Geschwalle ist. Ein Begriff, den man dann ständig findet, ist, dass dieses Stück sei ganz auskomponiert. In ihm sei buchstäblich keine Note überflüssig. Jede hätte ihren Zweck und ihren Sinn. Es ist eben ein Ideal, tatsächlich in einem gewissen Sinne ein sehr leninistisches Ideal des heroischen Avantgarde-Subjekts, das sich das Material unterwirft, es sich ganz zu eigen macht. Und mit der Philosophie der neuen Musik beginnt, stellt sich aber, vielleicht nicht dort beginnt, aber dort zum ersten Mal sehr ausgesprochen, findet sich immer mehr ein Unbehagen genau an dem herrschaftlichen Gestus, dem herrschaftlichen Gehalt dieses heroischen Verfügenkönnens. Statt des souveränen Subjektes rückt gerade als revolutionäre Haltung im Sinne dieses Ausblick aufs Bessere eröffnen, Möglichkeiten des anderen offenhalten. Festgemacht eher an Komponisten wie Alban Berg und Mahler, in den Fokus eine gewisse, man könnte sagen, Ich-Schwäche. Die Exterritorialität, das ist immer das, was er bei Alban Berg, der von vielen besonders avantgardistischen Komponisten der 50er Jahre als zurückgeblieben verspottet wurde, der benutzt ja noch tonale Konstruktionen, an ihm versucht Adorno immer stärker genau dieses Zurückgebliebene zu retten, als eine gewisse Exterritorialität, als ein nicht im Zug der Geschichte mitschwimmen, genauso wie er übrigens auch hier die Stadt Wien immer genau für ihr Zurückgebliebensein geliebt hat. Das nicht ganz mitgekommen sein oder bei Mahler die Bereitschaft, sich von Material überwältigen zu lassen, gerade nicht alles rational durchzubilden, einem Zweck zu unterwerfen, sondern die Musik organisch wuchern zu lassen, also nicht selber das Material zu überwältigen, sondern von ihm überwältigt zu werden, das rückt mehr und mehr als Position eigentlich genau dessen, ja, der avantgardistischen Möglichkeit des Offenhaltens eines anderen als der herrschenden Geschichte in den Vordergrund. Das ist, denke ich, einerseits, und damit komme ich dann auch wieder zurück auf genau diese politischen Fragestellungen, die zwischen Benjamin und Adorno und überhaupt in Adornos Denken eine Rolle spielen. Einerseits ist das aus sehr musikimmanenten Gründen gespeist, dieser kleine Wechsel in der Betonung. Durch die Erfahrung zum Beispiel mit der Avantgarde-Musik der 50er Jahre, zum Teil schon bei Schönberg selbst in dessen 12 Tonwerken, die Erfahrung des Serialismus also, der gerade sich auf seine wirklich vollkommene Rationalisierung alles, jedes einzelne musikalische Moment irgendwie planbar machen, so, das muss man verstehen, planbar machen können in Form von Reihen aufbauen. Und die Erfahrung, dass diese totale Planbarkeit, diese vollkommene Rationalisierung der Musik in totale Kontingenz, in absolute Heteronomie umschlägt, in ein selbst einfach automatisch ablaufendes Komponieren, wo der Komponist nur noch zuguckt, was die Reihen machen. Diese musikimmanente Erfahrung verweist allerdings wiederum selber auf reale gesellschaftliche Prozesse. gerade dieses Wahnhaftwerden, dieses Durchdrehen sozusagen des avantgardistischen Verfügens über das Material, hat auch eben etwas damit zu tun, dass es die sich durch Kunst und Bildung ausweisende, das heißt die selbstbewusste, sich selbst feiernde Bourgeoisie gar nicht mehr gibt, der man die Widersprüche vorhalten kann, der man versuchen kann, ihre eigene Tradition zu entwinden, indem man sie gerade vollendet. Es gibt diese Bourgeoisie gar nicht mehr und damit gibt es aber auch nichts, worauf die neue Musik noch polemisch reagieren kann. Und indem sie als neue Musik eben nicht die alte, traditionell bürgerliche mehr kritisieren kann, indem ihr der Gegner abhanden kommt, indem der eigentlich der Auseinandersetzung gar nicht mehr würdig ist, verliert sie eben auch die polemische Substanz, die ihre Substanz ist, wird Stil unter Stilen, der halt wirklich nur noch ablaufen kann. Oder, wie ich es einmal versucht habe zu formulieren, man kann einfach nicht ewig die Sonatenform aufheben. Und damit eben zurück auf die Adornosche Konzeption der Jahre 35, 36, in der eben auch diese Auseinandersetzung mit Benjamin war. Mit der Bourgeoisie fehlt eben gleichzeitig auch das Proletariat, dessen Bündnispartner eben der Intellektuelle sein soll. Was für Leni 1905 vielleicht einfach so selbstverständlich gewesen sein mag, dass nämlich die Proleten bei den Bolschewiki die Theorie suchen, die sie selber keine Zeit haben hervorzubringen. Was also Leni 1905 so selbstverständlich gewesen sein mag, dass er es überhaupt nicht begründungsbedürftig fand, ist bei 1935, wenn Adorno es wieder aufruft, ja schon offensichtlich äußerst beschwörend. Nach 1945, erst recht nach der Rückkehr von Adorno und Horkheimer ins Land der Mörder, ist das schlicht nicht mehr haltbar. Vielleicht der tiefste Grund also, warum Adorno die Position des Avantgardisten unheimlich wurde, ist genau diese Rolle, in der diese bestimmte Rolle des Re-Education-Agenten, in der nach 45 gestellt war, die er auch angenommen hat und die gleichzeitig aber eben gerade nicht mehr in dieser einfachen Bündnispartner Situation stattfinden kann, sondern, wie Re-Education ja schon sagt, immer auch etwas ist, was dem Subjekt aufgezwungen werden muss, dem man da Theorie eintrichtert. Ohne dass doch eben diese Position der intellektuellen Avantgarde, die Bündnispartner sucht, ganz zur Disposition gestellt werden kann, weil sonst schlichtweg der Adressat der Theorie fehlt. Deswegen natürlich eben auch Horkheimer und Adorno 1956 immer noch, okay, was machen wir jetzt ohne Partei, fragen. Deswegen Adorno auch so schöne Vorschläge noch in den 60er Jahren gemacht hat, wie Aufklärungstrupps fürs flache Land aufstellen, um die Idiotie des Landlebens zu bekämpfen, etwas, was Leni sofort unterschrieben hätte. Wie gesagt, aber es geht gleichzeitig nicht mehr mit der Vorstellung, das Proletariat wartet nur auf uns. Vielleicht kann aber, heißt das, dass dieses, sagen, das, was Adorno an Leni lesen wollte, gegenstandslos geworden ist? Ich glaube nicht ganz. Vielleicht kann nur der Avantgarde sein, dem genau diese Avantgarde-Rolle unheimlich geworden ist. Und das wäre etwas, was gerade die 68er, die Adorno ja als ihren Herrn und Meister, also als ihren Lenin lieben gerne gehabt hätten und mit Kusshand genommen hätten, als letztes verstanden haben. Und vielleicht ist genau das Moment, was im adornischen Denken von Lenin übernommen ist oder von Lenin immer noch unabgegolten ist, das, womit auch der Vortrag begonnen hat, nämlich in der Frommkritik. Die Frommkritik bei Adorno bezog sich ja eben darauf, dass Fromm Freud vorgeworfen hat, nicht liebenswürdig genug gewesen zu sein. Also immer so kalt und gegenüber dem Patienten so distanziert, statt mal so ein bisschen empathisch und noch ein bisschen wärmer einfach. Das findet sich später theoretisch nochmal ausformuliert in Adornos Aufsatz über die revidierte Psychoanalyse, wo er genau diesen Vorwurf zurückweist mit dem sehr plausiblen und einsichtigen Grund, Freud kann nicht einfach liebenswürdig sein, weil unter den herrschenden Verhältnissen die Menschen einfach nicht liebenswert sind. Darin, denke ich, gibt es so den Nachhall von genau dem Misstrauen, was das Lenin, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, einmal ausformuliert hat, eben nämlich genau das Misstrauen darauf, was die Menschen eigentlich und gerade die Unterworfenen von sich aus naturwüchsig nur hervorbringen können, nur eben verschärft, dass daraus wirklich nicht einfach eine Revolutionstheorie, sondern eine Aporie der Revolution zu formulieren ist, nämlich die Aporie, dass die Revolution, der Kommunismus genau für die Menschen gemacht werden muss, einem selbst eingeschlossen, die unter den herrschenden Verhältnissen so geformt sind, dass sie ihn eigentlich gar nicht verdienen.